Telekom Fernsprecher Friedelstraße 34 an Radio Aporie. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein an beiden Seiten geköpftes Wattestäbchen sowie ein Aufkleber, der außen an der Kabine angebracht ist und die Aufschrift trägt: Linke Freiräume verteidigen. Wir bleiben wild, gefährlich, unberechenbar und unverkäuflich. Wenn Räumung, dann, und dort ist dann ein Totenkopf gemalt. Ansonsten hier in der Friedelstraße, außer einigen Passanten, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.